Fanny und Erwin Schleifer, Wien 23, Endrestraße 97, früher Hauptstraße 31, Wohnung von Fanny und Erwin Schleifer. Die jüdische Familie Schleifer kam bereits vor dem Ersten Weltkrieg nach Mauer. Sie wohnte zuerst Hauptstraße 42, später Hauptstraße 31. Heute Endrestraße 88 bzw. 97. Jakob Schleifer, geboren 1873, war Oberkantor bei der israelitischen Kultusgemeinde, verheiratet mit Fanny Schleifer, geborene Reis, geboren am 29.06.1881 in Wien. Die Familie hatte zwei Söhne und eine Tochter, Hermann am 9.09.1909 und Erwin am 5.10.1911 in Wien geboren. Beide besuchten in Mauer die Volksschule und danach das Gymnasium in Mödling. Elsa Schleifer, geboren 1902, ihr Schicksal ist unbekannt, geheiratet oder verstorben. 1930 starb Jakob Schleifer im 57. Lebensjahr. Die Witwe erhielt 1938 von der israelitischen Kultusgemeinde und der Angestelltenversicherung eine Pension von zusammen monatlich 203 Reichsmark. Am 1.7.1938 wurde diese um 12% reduziert. Hermann Schleifer war bis 30.04.1938 als Manipulant angestellt mit einem Wochenlohn von 40 Reichsmark. Danach arbeitslos und ohne jedes Einkommen. Erwin Schleifer war noch bis 15.07.1938 als Buchhalter tätig, mit einem Monatsgehalt von 100 Reichsmark und danach ebenfalls arbeitslos und ohne Einkommen. Die Familie musste am 24.09.1938 Mauer verlassen, fand verschiedene Unterkünfte und wohnte danach vom 3.10.1938 bis 17.09.1939 in Wien 14, Schwegerstraße 11, Hermann Schleifer, konnte von dort am 25.04.1939 nach England auswandern. Als Harry T. Sanders lebte er nach dem Krieg in Irland. Erwin Schleifer wohnte mit seiner Mutter danach in Wien 2, Lilienbrunnengasse 6 und Wien 6, Brauergasse 2. Die Meldeeintragungen vermerken am 29.11.1939, abgemeldet nach Paraguay. Er versuchte Ende 1939 mit mehr als 1200 Juden von Bratislava aus auf Donauschiff nach Palästina zu gelangen. Die Reise endete im serbischen Donauhafen Kladovo. 1941 kamen die Flüchtlinge in das Internierungslager Sabic. Dort wurden im Oktober 1941 als Sühne für einen Partisanenüberfall alle jüdischen Männer erschossen. Erwin Schleifer wurde am 12.10.1941 in Zalwitza bei Sabac ermordet. Fanny Schleifer war vom 17.08.1939 bis 2.11.1939 in Wien 2, Lilienbrunnengasse 6. Vom 31.10.1939 bis 9.01.1941 in Wien 6, Brauergasse 2. Und zuletzt vom 13.01. bis 10.09.1942 in Wien 2, Untere Augartenstraße 23, gemeldet. Von dort wurde sie am 10.09.1942 mit Transport LV-10 von Wien nach Theresienstadt deportiert und am 16.05.1944 mit Transport EA nach Auschwitz überstellt, wo sie ermordet wurde. Quelle: Ingenieur Heinz Böhm, Maurer Kalendarium, Anschluss und Veränderung 1938-39, Seite 127.